Deutschlandfunk Kultur Tonart. Der amerikanische Autor John Niven hat im Jahr 2008 ein gemeines, fieses, zynisches Buch über die Musikindustrie geschrieben, Kill Your Friends. Da ging es nicht um die Musikindustrie von 2008, die war da ja ganz kleinlaut und vom Internet niedergerumpelt. Nein, er schrieb seinen Romanhelden Stephen Stelfox nach 1997, also als die Musik noch eine richtig reiche Industrie hatte, so gerade noch, in der es wohl tatsächlich eine Menge sehr unsympathischer Menschen gegeben hat. Haben muss. Und John Niven wusste, wovon er schrieb, weil er selbst bei einer Plattenfirma als Talentemann, also als A&R, gearbeitet hatte. Jetzt hat John Niven einen Folgeroman veröffentlicht, Kill 'Em All, also nicht nur seine Freunde. Im Mittelpunkt steht immer noch der Frauenhasser, Schwulenhasser, Unsympath Stephen Stelfox. Christoph Reimann ist bei mir im Studio, hat mit Autor gesprochen und das Buch gelesen. Ist dieser Stephen Stelfox denn immer noch so schlecht drauf? Auf jeden Fall, der ist immer noch dasselbe Ekelpaket. Und wie Sie gerade gesagt haben, der erste Roman spielt im Jahr 1997, da ist Stephen Stelfox 26. Jetzt ist er 20 Jahre älter, 46. Das Buch spielt im Jahr 2017. Und warum Stelfox jetzt zurückkommen musste, das hat mir John Niven so erklärt. I like authors who can use a character every 10 years or so as a lens to look at the times we're living in. Mir gefällt es, wenn es Autoren gelingt, unsere Gegenwart auch über einen längeren Zeitraum mit ihren Figuren zu beobachten. Und wenn man sich Trump anguckt, den Brexit, all den Irrsinn der letzten Jahre, dann scheint mir Stephen Stelfox genau der Richtige dafür zu sein. Stelfox liebt unsere Gegenwart, die Unruhe, das Chaos, weil er glaubt, Geld damit machen zu können. He loves the fact that all this chaos and turmoil because he sees opportunities to make money from all that, you know? Also John Niven möchte mit diesem neuen Buch unsere Zeit spiegeln und nicht nur etwas über die Musikindustrie erzählen. Was ist denn da im Zentrum der Handlung? Was passiert? Das ist dann schon wieder die Musikindustrie. Also Stephen Stelfox, der ist inzwischen eigentlich ausgestiegen. Der arbeitet eigentlich nicht mehr in der Musikindustrie. Er ist super reich, aber er ist auch super gelangweilt. Und da kommt ihm dann das Angebot gerade recht, als Berater zurückzukehren. Nämlich da geht es um den Musiker Lucius Dupre, der ziemlich Michael Jackson ähnelt und der hat ein Problem. Er wurde beim Sex mit einem Jungen gefilmt und jetzt wird er erpresst. Und Stephen Stelfox, das ist sein Auftrag, der soll das jetzt gerade biegen. Also entwickelt er einen Plan, den Tod von Lucius Dupre zu faken, um ihn dann ein paar Monate später wieder zurückzuholen. Und dann, das glaubt Stephen Stelfox, richtig Geld damit machen zu können. Der hört sich ein bisschen wirr an. Ist es auch. Und so geht es ja Stelfox auch, als er seine Idee seinen Leuten da vorstellt. Aber John Niven, fand ich, hatte schon recht, als er mir das hier erzählt hat. Natürlich sagen ihm alle, dass er damit nicht durchkommen wird. Aber da zeigt er einfach auf den Fernseher, auf dem gerade Trump zu sehen ist. Der erzählt, dass nie mehr Menschen bei einer Amtseinführung dabei waren als bei seiner. TV talking about how the inauguration was the biggest in history. Und da versucht John Niven dann einfach so Zeitgeschichte und seine böse Hauptfigur zusammenzubringen. Wie macht er das denn genau? Ziemlich plump macht er das. Also Stelfox ist ein Bewunderer von Trump in diesem Buch. Er hat von ihm gelernt, er versucht, dessen Erfolgsstrategien für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Stelfox ist damit sozusagen das Spiegelbild von Trump, aber gezeichnet als eine durch und durch niederträchtige Figur, ohne Tiefe, ohne Sinn für Nuancen und auch für uns als Leser ohne Erkenntniswert. Also Stelfox ist das eindeutig Böse, unsere Welt ist zynisch und das bleibt wohl auch so. Das ist die Aussage des Buchs. Es gibt keine Brüche in der Persönlichkeit von Stelfox, gar nichts, was überhaupt die Figur interessant machen würde. John Niven, der hat mir im Interview gesagt, dass er nicht moralisieren will, dass er unterhalten möchte, aber eben auch das gelingt ihm nicht so richtig. Noch nicht mal? Nee, weil er es nicht schafft, eine Reflexionsebene einzuziehen. Also das, was man glaubt, über unsere Zeit zu wissen, über Trump bzw. über Stelfox, ja, das sind einfach nur, was man da glaubt zu erfahren, das sind einfach Allgemeinplätze. Es ist die ungebrochene Sicht eines Zynikers auf unsere Welt und das auch nicht gerade gut erzielt. Also Niven, der suhlt sich dann einer Sprache, die schockieren soll, die aber irgendwie nur langweilt. Es gibt so eine sprachliche Obsession mit Pädophilie, mit Analverkehr, die einfach nervt. Niven, der wurde ja oft in der Nachfolge von Bret Easton Ellis gesehen und Stelfox in der Nachfolge von Patrick Bateman, eben dem Protagonisten aus American Psycho von Ellis. Aber man sieht bei diesem Buch einfach, bei dem neuen Buch von John Niven, dass die Provokation von damals, die funktioniert heute nicht mehr, dass sich das einfach super schnell abgenutzt hat. Also das Sprachliche, das Formale, das beeindruckt Sie nicht. Aber wie ist es denn mit dem Inhaltlichen? Also damals, 2008, war es ja so gut oder auch glaubwürdig, weil weil John Niven ja selbst in der Musikindustrie gearbeitet hat und das Leben in den 90ern beschrieben hat. Also das war wie so durch so ein Schlüsselloch gucken. Hat das neue Buch neue Schlüssellöcher? Naja, auch das nur in niedrigen Dosen. Heute denkt man ja, steckt ziemlich wenig Geld in der Musikindustrie, viel weniger als in den 90ern. Also in der Zeit, in der eben dieses erste Stelfox-Buch erschienen ist oder gespielt hat. In dem Roman ist es aber so, dass sich die Branche längst wieder gefangen hat, also gestärkt aus dem Crash hervorgegangen ist, der mit der Digitalisierung angefangen hat. Und Niven hat im Interview betont, dass die Musikindustrie heute längst wieder Geld macht. Yeah, 100%. Because they're finally getting paid properly by things like Spotify and YouTube. 100%, weil sie endlich von Spotify und YouTube bezahlt werden. All diese Firmen, die über die letzten 10 Jahre ein Imperium darauf aufgebaut haben, Urheberrechte zu missachten, die fangen jetzt an zu bezahlen. Es ist längst noch nicht genug und ganz sicher landet immer noch zu wenig bei den Künstlern. Aber ich versichere Ihnen, Plattenfirmen fangen gerade an, richtig Asche mit Streaming zu machen. Through digital revenues. Okay, also die Musikindustrie gewinnt wieder. Man kann also doch etwas lernen, wenn wir jetzt mal John Niven vertrauen. Was ist denn Ihr Fazit am Ende? Durchwachsen? Nee, leider ist es dafür insgesamt zu mau, was da kommt. Denn auch als es nach ihrem Buch um eine feindliche Übernahme geht, die Übernahme der weltgrößten Plattenfirma, also dann, wenn Niven über den Aktienmarkt spricht, dann hat man das Gefühl, dass da vieles einfach ja, vereinfacht wiedergegeben wird. Also dieser Roman, der hätte ja punkten können, damit im Rahmen der unglaubwürdigen Handlung zumindest eine gewisse Logik aufzuweisen innerhalb dieser Fiktion. Aber auch da macht es sich John Niven zu leicht. Die Geschichte, die es holprig konstruiert und dann später, als es dem Protagonisten zu viel wird, legt er einfach eine Bombe und damit ist dann alles quasi gelöst. Da versucht Stelfox dann einer Person dann diesen Bombenanschlag noch zuzuschieben, die diesem westlichen Stereotyp eines Terroristen entspricht. Und das ist alles so vorhersehbar, erzählerisch ohne jede Raffinesse. Das muss sich wirklich keiner antun. Also, keine 384 Seiten lesen für 20 Euro, sagt Christoph Reimann über Kill 'Em All, das neue Buch von John Niven, erschien im Heine Verlag in der Übersetzung von Stefan Glied. Vielen Dank, Christoph. Gern.